Der Sohn des Himmels. Hörspiel in 6 Teilen. Chronik des Herrschers Kuang Xiu nach dem Roman von Victor Segalen in der Übersetzung von Simon Verb. Dritter Teil. Periode Kuang Xiu. Jahr, Mond und Sonne. Es herrscht wieder Ordnung. In der Natur und im Reich. Keiner der 5 Planeten gerät aus der Bahn. Das Volk nährt sich in Sanftmut wie eine wohlbehütete Herde. Der monströse Baum in der Provinz Kuaichu, halb Maulbeer, halb schwarzer Bambus, lässt über Nacht verdorren, was schwarzer Bambus war. Wird ganz Maulbeerbaum. Sichtbares Zeichen für den erfreulichen Einklang unter dem Himmel. Die Jahreszeiten folgen einander in vorgesehener Ordnung. Die Flüsse suchen sich feste Betten. Was kann man mehr verlangen? Der Phönix nistet auf den Dächern. Das Einhorn tummelt sich in den Gärten. Nur im Königreich Korea ist der Friede gestört. Durch räuberische Überfälle des Volks der Zwerge. Der Kaiser ist entschlossen, dem Vasallenfürsten die nötige Unterstützung zu gewähren und hat die Entscheidung getroffen, dass 2000 tapfere Soldaten ausreichen werden, um wieder geordnete Verhältnisse zu schaffen. Doch das Zwergenvolk hat lauthals Protest gegen die kaiserliche Oberhoheit erhoben und verwahrt sich gegen den so durchaus zutreffenden Namen. Die Zwerge sind von schamloser Dreistigkeit. Selten ehrerbietig, meist rebellisch. Ihr Reich sei nicht das der Zwerge, sondern das Reich Japan. Ihr Ursprung sei die Sonne, soll das heißen. Behaupten Sie. Nur vergessen Sie, dass all Ihr Wissen und Können von den Söhnen der Han entlehnt oder gestohlen ist. Und gegen die 2000 kaiserlichen Soldaten schicken Sie von den Ihren das Zehnfache ins Feld. Untertänigst, der Oberbevollmächtigte aller Land- und Seestreitkräfte. Wann werden wir Mitteilung vom Sieg erhalten? Möge doch bitte der Kaiser bedenken, dass der Krieg bisher noch nicht offiziell erklärt worden ist und auch im Tempel der Ahnen noch nicht feierlich angesagt. Muss ich Rebellen Krieg erklären? Möge der Kaiser doch bitte bedenken, dass die Stärke der Truppen nur sehr unzureichend ist. Wiegt nicht ein unbewaffneter Bannersoldat 5 Gegner von diesem Zwergenvolk auf? Ja, gewiss, sehr wahr. Aber sie werden sich vielleicht aus List dem offenen Kampf gar nicht stellen. Dann zwinge man sie eben dazu. Periode Kuang Xiu. Der Kaiser hat im Tempel der Ahnen verkündet, dass die Unterwerfung der Rebellen im Gange ist. Periode Kuang Xiu. Geheimkuriere treffen ein. Prinz Kong. Nachts im Palast. Vielleicht schon Nachrichten vom Sieg. Die Zwerge haben nicht einmal die kaiserliche Warnung abgewartet und unsere Truppen angegriffen. Bald wird man an die Vorbereitung der Feierlichkeiten gehen müssen. Zum Triumph über die Zerschlagung der Feinde. Fürs Erste hat der gesamte kaiserliche Haushalt die Weisung bekommen, einen Konvoi und eine Eskorte auszurüsten. Seit frühestem Morgen lassen die Eunuchen Wagen bespannen und packen Koffer und Truhen mit Kleidung. Will der Kaiser etwa dem Beispiel seiner berühmten Vorfahren folgen? In eigener Person die Truppen zum Sieg führen? Der Chronist hat gegenwärtig mehr denn je wachsam zu sein. Weder einen kaum spürbaren Hauch noch ein zehnfach immer wieder klingendes Echo auszulassen. Denn die Geschichte, dieser Spiegel fürstlicher Taten, unergründlicher Brunnen, dessen Oberfläche alles wiedergibt, was in der Luft über ihr zittert, darf sich keinen einzigen dieser heroischen Augenblicke entgehen lassen. Periode Kuang Xiu. In der folgenden Nacht. Angesichts der Unverschämtheit dieses Sklavenvolks, das wagt, seine Schritte auf unsere Hauptstadt zu richten, beschließen wir, dass unsere einzige Reaktion nichts als tiefste Verachtung sei. Wir ziehen uns also mit dem gesamten Hof über die Bergpässe im Westen nach Xinjiang zurück, wo unsere Autorität keinen Schaden leiden kann. Wer hat das verfasst? Das wird zerrissen, Zeichen für Zeichen ausgemerzt. Das wird vernichtet. Von wem stammt das? Untertänigst. Was hat er hier zu suchen? Gilt es doch, ein schändliches Verbrechen zu verhindern. der Mutter des Reichs erlauben, Alter und Gesundheit nicht auch nur das geringste Risiko einzugehen. Das also sind die Vorbereitungen der Siegesfeier. Das sind also die Triumphbotschaften. Ich will die Armeeberichte hören, alle. Die japanische Flotte hat die unsere ohne jede Vorwarnung unversehens überfallen wie die Piraten. Heimtücke scheint ihnen zur zweiten Natur geworden zu sein. Noch dauert der Kampf an und wie er ausgeht, ist nicht abzusehen. Und dennoch hat euer niedrigster Diener mit seinen eigenen Augen gesehen, wie all unsere Schiffe untergingen oder flüchteten. Gegenwärtig fehlt jegliche Unterstützung und äußerste Gefahr besteht. Mit Sicherheit beabsichtigen die Feinde, auf eure Hauptstadt vorzustoßen. Es wäre in der Tat schrecklich, wenn diese Leute bis hierher kämen und meine hochverehrte Mutter finden würden. Man bereite also den Aufbruch vor, und zwar schleunigst. Nicht bis zum nächsten Abend, sondern zum Morgengrauen. Und nicht mit einer Eskorte von 1000 Mann, sondern von 5000 Bannerträgern. Und der Zug gehe nicht durch das hintere Tor, sondern durch die große Reinheit. Das Volk soll wissen, dass die Mutter des Reichs vor den räuberischen Eindringlingen geschützt sein wird und nichts von ihnen zu befürchten hat. Und ihr, Eunuch Li, überbringt meiner Mutter meine ergebenste Hochachtung und die Verabschiedung ihres Sohnes. Untertänigst gebe ich zu bedenken, dass jenes Dekret die Abreise auch des Kaisers mit einbezog. Dann hört unser Dekret. Aus Ehrfurcht und Hochachtung gegenüber der Kaiserin-Witwe beschließen wir, dass sie im Schutz einer starken Eskorte in die westliche Hauptstadt des Friedens gebracht werde, während wir hingegen in vollem Vertrauen auf den Willen des reinen, hochherrschenden Himmels weiter in der Hauptstadt des Nordens bleiben werden, um den Eindringlingen einen Schrecken zu versetzen. Er greift nach dem Siegel noch vor der Zählung der Schriftzeichen. Nimmt er das schwere Siegel aus Jade? Mit der Kraft des zornentbrannten Drachen. Hebt mit beiden Händen das schwere Jadesiegel auf und siegelt den Erlass. Ehrfurcht und Gehorsam. Diesem hier. Die Gefahren lauern. Weit im Umkreis. Ganz in der Nähe. Und auch in mir selber. Sie wollten alle, dass ich gehe. Ja, Wen Hien, mein edler Vorvater, hat sich wohl vor den Meerteufeln bis nach Jehol zurückgezogen, zu den Gräbern der Ahnen, aber nur, um dort zu sterben. Jetzt gebe ich ein Beispiel. Ich entscheide, Sohn des Himmels, es ist wohlgetan und neu. Ich bin wir der Kaiser. Wer kommt da unangemeldet einfach zur Tür herein, mich zu stören? Untertänigst. Meister Wong. Kommt auch ihr, mich zur Flucht zu drängen? Ganz im Gegenteil. Als ich von dem Entschluss erfuhr, eilte ich gleich hierher, um dem Kaiser zu sagen, für wie würdig eines Himmelssohns sein alter Lehrer diesen halte. Eine solche Bestätigung macht mich froh. Ihr seid der einzige Mensch, der auch im tiefsten Herzen nicht daran denkt, mich einer spontanen Entscheidung wegen zu tadeln. Wie könnte ich es wagen? Da sich diese Entscheidung doch so treu an die Vorbilder der Ahnen hält. In einer aussichtslosen Lage ist für den Herrn der 10.000 Zeitalter eine heroische Haltung die einzige Rüstung, die seine Person anlegen kann. Wir wissen doch, dass Ming-Ti nicht bereit war zu fliehen, dass Wu, Sohn von Wang, sich an den Palast fesseln ließ. Und auch Chongcheng, der letzte Ming, der sich auf dem Berg der Betrachtung an einem Baum erhängte, den man zur Strafe dafür in Ketten legte. Ja, ihr habt recht, hochverehrter Lehrer Wong. Ich komme nicht einen Schritt weiter. Man ist mir immer schon zuvorgekommen. Ich trete nur Nachfolge an. So lasst mich denn. Möge der Kaiser seinem alten Lehrer gestatten, in seiner Nähe verweilen zu dürfen. Ketten, die erdrosseln. Bande, die Kette der Nachfolge zu knüpfen. Durch mich geht zitternd der Faden, dessen eines Ende bis zum Beginn aller Zeiten reicht, dessen anderes Ende schon bis zum Äußersten sich spannt und bis zum großen Wiederbeginn. Periode Guangxiu. Die Kaiserin Witwe hat eine oberste Entscheidung verkündet, in der sie ihren festen Willen zum Ausdruck bringt, weiter in der Hauptstadt zu bleiben, und es einem jeden von ihrem Hofstaat untersagt, die Mauern der Stadt zu verlassen. Tugend und Mut des Kaisers tragen Früchte. Hauptstadt und Reich sind gerettet. Der Friede steht vor dem Abschluss. Die Zwerge nehmen plötzlich die Vorschläge an, die sie vorher ablehnten. Sie machen die Erfahrung der festen Kraft des Himmels so. Lernen sie fürchten. Nun sind sie auf einmal bereit. Für ein paar Strecken unfruchtbaren Landes in Liaotong. Für eine wilde Insel voll von Schlangen und barbarischen Wesen namens Taiwan. Ein paar tausend Taler Silber, die man ihnen hinwirft, wie den sänften Trägern den Lohn, wenn sie betteln. Verpflichten sie sich nun, ihre in Auflösung begriffenen Truppen zurückzuziehen. In ihr Land heimzukehren. Ihr Aufbruch gleicht wilder Flucht. Nicht dank der Kunst unserer Generäle. Aufgrund der Lehre des Kaisers. Der Lehre, die der Kaiser dem Reich, den vier Weltmeeren und den Basalenboten erteilt hat. Der höchst anbetungswürdige und höchst ehrbare einzige Kaiser. Untertänigst, ihr seid der Chronist der geheimen Annalen. Dies ist der elendigste und unwürdigste Schreiber und Sklave. Wir wissen nicht, was die offiziellen und geheimen Annalen bis zum heutigen Tag aufgezeichnet haben. Die offiziellen Annalen registrieren nur die Verlautbarungen der Ministerien und Tribunale und sonst nichts. Die geheimen Annalen enthalten den wohlmeinenden Weisungen der Mutter des Reichs folgend alles, was sich außerhalb der öffentlichen Zusammenkünfte in der privaten Sphäre des Kaisers und in seiner Nähe tut und wahrzunehmen ist zum glänzenderen Ruhm der Devise glorreiche Nachfolge. Guangxiu. Zum glänzenderen Ruhm. Gut. Aber allein für die Zukunft bestimmt. Ja, sehr gut. Jetzt weisen auch wir euch an, alles genauestens aufzuschreiben, aber nichts falsch herum darstellen. Nichts gegen den Strich bürsten, nicht oben und unten verwechseln, nicht rechtes nach links wenden. Hört wirklich gut zu und gebt alles treu wieder. Untertänigst mit zitterndem Pinsel. Euer Name ist Wu Kuliang. Und euer Vater ist doch der Zensor Wu Ko Teu gewesen, der Einspruch erhob gegen die Nachfolge von Tong Che und der doch die Regierungsdevise dieser Periode glorreiche Nachfolge geprägt hat, Guangxiu. Untertänigst Ehrfurcht und Gehorsam. Gut so. Nun aber wollen wir eine neue Regierungsdevise wählen. Seht zu, ob ihr aus den Ereignissen und den Schriftzeichen etwas Neues erkennen könnt, das eurem Vater verborgen geblieben ist. Der große Wiederbeginn. Die Änderung einer Regierungsdevise ist ein gefahrvoller Schritt, der eine erschreckliche Alternative sein kann. Gewiss hat Wu Ti, der zweite Han, es gewagt, bis zu 11 Mal die Regierungsdevise zu wechseln. Aber dafür hatte er guten Grund. Das ganze Land litt unter anhaltenden Dürren. Heute herrscht nicht Dürre. Möge der Chronist für die neue Ära die Devise »Der große Wiederbeginn« als Vorschlag unterbreiten. Periode Guangxiu. Nachts. Eine kleine Audienz beim Kaiser. In seinen Privatgemächern. Ohne jegliches Protokoll. Wie ein Treffen von Freunden. Mandarine aus den Südprovinzen. Verrät Ihre Sprache. Exzellenz Wong, der kaiserliche Erzieher. Der Kaiser. Dies sind eure untertänigsten Diener. Kang Yuwei, Ling Wu. Sie flehen den Kaiser inständigst an, ihre schwachen Kräfte und ihr geringes Wissen in Anspruch zu nehmen. Ich habe eure Bücher gelesen. Ich habe alle eure Bücher gelesen. Von der Entdeckung der Bahn des Fortschritts. Von der Bedeutung, die Methoden zu ändern. Von der geistigen Anpassung an die gegenwärtigen Verhältnisse. Und ihr schreibt, alle eure Änderungsvorschläge seien nur notwendige Folge all dessen, was voranging. Alles, was ist, ist nichts als die Fortsetzung dessen, was war. Periode Kuang Xiu am folgenden Morgen. Chronist Wu Koliang? Untertänigst. Wie soll denn nun die Devise für eine neu zu eröffnende Regierungsperiode sein? In solchem Fall könnte der passende Name lauten: Großer Wiederbeginn. Vergesst ihn. Da doch alles nichts als Folge sein kann und Fortsetzung. Ja, das ist die glorreiche Nachfolge Kuang Xiu. Das ist sie. Kuang Xiu-Periode. Kaiser der glorreichen Nachfolge. Nachts wieder private Audienz beim Kaiser. Zwei neue Männer sind dabei. Kang Youwei und Liang Qichao. Seit heute im Amt von Assistenten des Zhong Li Yamin. Wir brauchen Männer mit Fähigkeiten. Alles, was wir dringendst brauchen, sind Männer mit Fähigkeiten. Wir müssen die fähigsten Männer um uns versammeln. Nichts ist von größerer Dringlichkeit. Will man Männer von Fähigkeiten finden, darf man nicht auf die Höhe ihres akademischen Grads achten. Geprüft werden müssen die Fähigkeiten, die man von ihnen verlangt. Ihr sprecht mit großer Sicherheit, Meister Kang. Der Kaiser erhebt sich. Was bezeichnet für euch einen Mann mit Fähigkeiten? Der Kaiser steht aufrecht. Zu Boden werfen sich die anderen. Jedes weitere Wort hat zu schweigen. Meister Wong, mein alter Lehrer. Untertänigst. Mit eurer Hilfe hätte ich lange Zeit mit wallender Robe und gefalteten Händen eine gute Regierung führen können. Im Gegenteil, meine Aufgabe ist erledigt. Bleibt doch. Es ist besser so. Meister Wong, ich flehe euch inständigst an. Ich muss noch eines von euch wissen. Macht es mir klar. Was nennt man Männer mit Fähigkeiten? Und an was also werde ich sie erkennen? Männer mit Fähigkeiten machen von selbst auf sich aufmerksam. Sie werden dem Kaiser ihre Fähigkeiten anbieten. Viel zu viele werden mit ihren Fähigkeiten den Thron umlagern. Die richtige Wahl bei den Männern mit Fähigkeiten zu treffen, ist die härteste der kaiserlichen Pflichten. Die kaiserliche Macht ist von direkterer Wirkung. Wenn er seine Kraft und Tugend, seine klare Festigkeit bis zu den Ufern der vier Weltmeere strahlen lässt, wird er Männer mit Fähigkeiten anziehen und wird sie erkennen lernen. Das waren schon dieselben Ratschläge, die der große Yu dem mythischen König Chuan gab. Tatsächlich, sie kommen, die Männer mit Fähigkeiten. Sie kommen mit Meister Kang. Jetzt Sekretär beim Tribunal für Riten. Linkische Leute. Wissen nicht recht, was sie zu tun oder zu lassen haben. Ihre Fähigkeiten müssen woanders liegen. Periode Kuang Xiu. Die Kaiserin-Witwe hat sich in die Sommerresidenz nordwestlich der Stadt zurückgezogen. Es ist das erste Mal, dass die höchst ehrwürdige Mutter des Reichs ihr Einverständnis mit dem Lauf der Staatsgeschäfte in keiner Weise zu erkennen gibt. Über 40 Jahre hat sie die Regierung des Reichs in ihren Händen gehabt und verfolgt ganz gewiss diesen neuen großen Wiederbeginn mit aufmerksamem Blick. Aber sie äußert sich nicht dazu. Der Kaiser hat einen Eunuchen zur Kaiserin-Witwe hinausgeschickt, um sich nach der kostbaren Gesundheit der Mutter des Reichs zu erkundigen und um eine Audienz zu ersuchen, damit er ihr von den neuen politischen Ereignissen und Veränderungen berichte. Was hat meine ehrwürdige Mutter dazu gesagt? Was hat sie gesagt? Möge der Kaiser mir den Befehl erteilen, es auszusprechen. Sprecht. Sie hat sich alles schweigend angehört? Und dann hat sie angefangen, ganz fürchterlich zu lachen. Periode Guangxiu. Während einer feierlichen Empfangszeremonie hat der Kaiser mit einem Mal, ohne sich an das Protokoll zu halten, mit lauter Stimme das Wort ergriffen. Damit ein jeder es weiß. Und mögen meine Worte bis in die höchsten Dachspitzen und tiefsten Fundamente des Palastes dringen. Wir haben mit den heiligen Reformen begonnen. Wir werden keiner einzigen Person gestatten, unsere notwendigen Maßnahmen zu hintertreiben. Meister Kang kommt nun fast jeden Tag, mit dem Kaiser zu konferieren. Es betrifft ja so viele unterschiedliche Bereiche. Alle überflüssigen und unnützen Dinge. Und alle dringend nötigen und der Zukunft des Reiches dienenden. Meister Kang berät die ganze Nacht allein mit dem Kaiser. So leise, dass die Eunuchen kein Wort verstehen. Keiner sagen kann, wovon die Rede ist. Es kann nur um die Reform der Armee gehen. Wie man hört. Sollte es plötzlich keine Grenzen mehr geben? Meine violette Stadt ist groß, wie die ganze Erde inmitten der vier Weltmeere. Unter dem vertrauten Auge des Himmels schimmert alles in ruhigem Frieden. Ich beuge mich über das Reich und trinke mit Wonne das kühle Wasser der Stille. Periode Guangxiu. Kaiser glorreiche Nachfolge. Mitten in der Nacht. Meister Kang will zum Kaiser. Brüllt die trägen Eunuchen an. Er muss zum Kaiser. Rücksichtslos. Bis er beim Kaiser ist. Die Eunuchen spitzen die Ohren. Möge der Kaiser mir verzeihen, aber wir müssen jetzt schleunigst handeln. Handeln, bevor die anderen handeln. Das werden Sie nicht wagen. Es gibt nichts, das Sie nicht wagen würden. Möge der Kaiser mir doch endlich glauben. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. All die Ihrer unnützen Posten enthobenen, unnützen Beamten sind auf Ihrer Seite. Sie existieren nicht mehr. Umso lauter machen Sie sich bemerkbar. Und dann darf man diesen Li nicht vergessen. Es ist allerhöchste Zeit. Nun sprecht. Zählen kann man auf... Er malt einen Kreis in die Luft. Habe ich ihn denn nicht zum kommandierenden Befehlshaber über alle Truppen gemacht? Er muss sich des Neffen bemächtigen, ohne zu zaudern. Und... Er flüstert dem Kaiser ins Ohr. In seine Gewalt bringen muss er vor allem auch... Es ist nicht zu verstehen. Aber plötzlich, beide Fäuste zusammen, grüßt der Kaiser voller Entsetzen, gepackt von Ehrfurcht, den unhörbaren Namen. Sie hörten Der Sohn des Himmels, Hörspiel in 6 Teilen. Chronik des Herrschers Guangxiu nach dem Roman von Victor Segalen in der Übersetzung von Simon Werl. 3. Teil. Kaiser Guangxiu 1875 bis 1908, Matthias Hase. Sein Erzieher Von Tong-ho, Heinz Meyer. Und Friedrich von Bülow, Edgar Hoppe, Günter Lampe, Peter Lieck, Alf Marholm, Matthias Ponier, Bodo Primus, Charles Wirz und Helmut Wöstmann. Musik Su Wagner Feng Xia und Chen Fang Chang. Ton Udo Schuster, Schnitt Regina Kraus, Regieassistent Stefan Klavitter. Hörspielbearbeitung und Regie Peter Michel-Ladiges.